Heute wollen wir mal gucken, welche Gelder neben der Kirchensteuer und natürlich auch die Kirchensteuer selbst noch an die Kirche abgeführt werden. Weil es soll ja ganzen Knust geben an Zahlungen und an Geldern, die dort schlussendlich ankommen und irgendwie verwandt werden, was wir dann auch noch klären wollen. Und daher frage ich dich erstmal, wie hoch, da ich sie ja selbst nicht zahle, wie hoch ist denn überhaupt die Kirchensteuer und wofür wird die verwandt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss dazu sagen, ich zahle die Kirchensteuer auch nicht. Aber wie hoch sie ist, wofür sie verwendet wird, das lässt sich relativ eindeutig beantworten. Also für alle die, die ein Einkommen haben und Einkommensteuern bezahlen, beträgt die Kirchensteuer je nach Bundesland zwischen 8% und 9% der Einkommensteuer. Das ist schon mal eine ganze Menge. Was kommt da so zusammen an Geldern in Deutschland? Ja, was da so zusammenkommt, das ist etwa auf 9 bis 10 Milliarden Euro zu beziffern. Allerdings ist das zusammengerechnet die Summe, die von den beiden großen christlichen Kirchen zusammenkommt, also von der katholischen und der evangelischen Kirche. Ja, also ich als Nicht-Kirchengänger und wie ich schon auch gesagt habe, als Nicht-Zahler, mir fällt als erstes ein, wofür wird das Geld benutzt? Natürlich für die Gebäude, für die Architektur, das muss alles erhalten bleiben. Der Kirche gehört ja auch einfach viel Land, viel Grund. Und trägt das dann schon die gesamten Kosten oder hast du da eine Idee, wie das genau aufgeschlüsselt ist? Ja, das ist relativ einfach. Und zwar ist es tatsächlich so mit den Gebäuden, dass die natürlich Geld fressen, allerdings gar nicht so viel. Man kann etwa davon ausgehen, dass zwischen 70% und 80% der Einnahmen aus den Kirchensteuern von den beiden großen Kirchen verwendet werden, um die Gehälter des eigenen Personals zu bezahlen. Also beispielsweise die Pastoren oder die Sekretärin im Kirchenbüro oder den Küster, der die Kirche sauber hält. Das ist schon mal eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, dass das 70% sind oder 80% und dann ja auch gar nicht mehr so viel überbleibt für den ganzen Rest. Und der ganze Rest, also zwischen 20% und 30%, der fällt dann zum großen Teil noch auf die Erhaltung der Kirchengebäude, also der Kirchen selbst. Wobei man dazu auch wieder sagen muss, viele der Kirchengebäude stehen auch unter Denkmalschutz und insofern sind die Denkmalschutzbehörden an der Finanzierung und Erhaltung dieser Gebäude auch beteiligt. Das reicht also nicht ganz, was die Kirche dazu beisteuert, um diese Gebäude zu erhalten. Und je nachdem, wie man das rechnet und je nachdem, welche Quelle man da sieht, etwa 5% von dem, was die Kirche an Kirchensteuern einnimmt, steckt sie in das öffentliche Sozialwesen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, wobei das sehr unterschiedlich ist. Es gibt auch Einrichtungen, die komplett überhaupt nicht von der Kirche mit Geldern dadurch unterstützt werden. Aber da kommen wir später noch drauf. Das ist jetzt erstmal nur die Verwendung der Kirchensteuern, die von den Kirchenmitgliedern gezahlt werden. Also der ganz, ganz große Anteil für Gehälter. Ein weiterer Anteil, natürlich wesentlich kleiner, für die Kirchengebäude. Und ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil für die sozialen Einrichtungen. Ja, damit hast du ja auch schon die beiden Punkte gemacht, die ich irgendwie auch für nachvollziehbar und auch sinnvoll halte. Ganz einfach, weil es ja auch deutsche Kultur ist. Man geht eben gern mal in den Kölner Dom und guckt sich das an. Also zumindest ich mache das und mein Umfeld ist dem sicherlich auch nicht abgeneigt. Und es ist ja irgendwo auch Landes-, Kommunen-, Stadt- und Ortskultur, die man dort wiederfindet. Und auf der anderen Seite die sozialen Einrichtungen, die ja auch kirchlich getragen werden, die wollen ja auch irgendwie mitfinanziert werden. Also das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es einen gewissen Grund dann auch hat. Gibt es denn noch weitere Felder, von denen auch Gelder noch abgeschöpft werden? Also ich habe da jetzt zum Beispiel die Idee, wenn man schon mal von Grundsteuer gehört hat, also bebautes Land, was ich kaufe und wo ich mein Haus stehen habe und monatlich Gelder zahlen muss, an die Kirche, was alte Verträge sind, die vielleicht in den 60er Jahren oder was geschlossen wurden. Da gibt es dann auch häufig das Problem, dass diese Grundsteuer dann auch immer höher wird. Also es gibt Menschen, die im Prinzip die mit einer Miete günstiger weggekommen wären, als dann zu bauen oder zu kaufen, da diese Steuer auch einfach immer höher wird. Das scheinen auch irgendwie so tradierte Muster zu sein oder tradierte Einnahmequellen der Kirche noch, die man vielleicht auch heute einfach nicht mehr so schöpfen und anwenden würde und die mittlerweile vielleicht auch teils rechtswidrig sind. Also da würde ich dann gerne einfach mal in die Frage anschließen, inwieweit reicht denn diese Steuerungsmechanismen der Kirche und dieses Abschöpfen von Geldern überhaupt in das Alltagsleben noch rein über die Pflege von Kultur, Gebäuden und dem Gottesdienst und so weiter hinaus? Ja, das, was du da ansprichst mit den kircheneigenen Grundstücken, das ist ganz interessant. Das sind dann häufig diese sogenannten Erbpachten. Das ist dann häufig so, man kauft vermeintlich ein Grundstück, aber man denkt, man kauft es, dabei erwirbt man nur eine sogenannte Erbpacht. Da bekommt man das Grundstück dann meistens ein kleines bisschen günstiger, als wenn man es kaufen würde. Allerdings gehört es einem danach nicht wirklich, sondern es ist eben nur gepachtet. Und es wird dann eine jährliche Pacht an den Eigentümer, nämlich die Kirche, fällig. Das ist ein Modell, was von manchen, die ein Haus bauen möchten, bevorzugt wird, weil es vermeintlich im ersten Moment günstiger ist. Allerdings muss man dazu dann immer mit dazu berechnen, dass natürlich auf lange Sicht die jährlichen Erbpachten dazu gerechnet werden müssen und natürlich auch der Wiederverkaufswert einer solchen Immobilie nicht so hoch ist, da das Grundstück ganz einfach eben nicht wirklich Eigentum wird. Also nach den ganzen abnehmenden Zahlen sind meines Wissens noch so 2/3 des deutschen Bürgers in einer der beiden großen Kirchen. Wie wird denn da überhaupt das Geld abgeschöpft vom Bürger? Ja, das ist tatsächlich relativ kompliziert. Deswegen hat sich die Kirche da auch einen super Trick ausgedacht. Man muss sich das mal vorstellen, von wirklich einer so großen Anzahl von Menschen Geld einzutreiben, das ist schon sehr kompliziert. Und in Deutschland ist es eben so, dass die Kirchensteuer nicht von der Kirche eingetrieben wird, also nicht so, wie das der Kassierer im Kegelverein macht, dass der bei den Mitgliedern das Geld eintreiben muss, sondern für die Kirche macht das der Staat. Das ist natürlich sehr einfach, weil somit die staatliche Infrastruktur zum Geldeintreiben genutzt werden kann. Das heißt Finanzämter und wenn es gar nicht mehr geht, eben auch der Zoll, der das Geld dann physisch eintreibt. Und wenn man sich das mal überlegt, was das für ein Aufwand ist, das hat etwa einen Gegenwert von 1,8 Milliarden im Jahr, also wenn die Kirche dieses Geld selber eintreiben müsste durch Inkassounternehmen und so weiter und so fort, dann hätte das einen Gegenwert von etwa 1,8 Milliarden. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es etwa 10 oder 11 Milliarden sind, die die Kirche an Kirchensteuern einnimmt. Wenn man davon diese 1,8 Milliarden abziehen würde, würde man eine ganze Menge schon mal verlieren. Das heißt, das macht richtig was aus. Und das ist praktisch eine direkte Subvention des Staates, indem man einfach sagt, pass auf, Kirche, ich kann dir mit meiner Infrastruktur das Geld eintreiben. Das ist ein Riesenvorteil. Das erinnert jetzt mich persönlich so ein bisschen auch an die staatliche Form des Eingriffs, also so verwaltungsrechtlich vorzugehen und einfach sich darum zu kümmern, dass die Gelder wirklich ankommen. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten für die Kirche? Ist das denn überhaupt auch vielleicht so ein bisschen zu vergleichen, Staat und Kirche, oder fließt es an der Stelle vielleicht auch einfach so stark zusammen, dass da Handlungen dann möglich werden auf der Ebene, dass die Gelder eben gezielt eingetrieben werden, so um es jetzt mal so mit Verlaub zu nennen? Naja, also das ist den Finanzbehörden eigentlich relativ egal, ob die Gelder, die sie da nur eintreiben, Kirchensteuer sind oder ganz normale Steuern. Die Steuern werden allgemein eingetrieben und da ist es wirklich egal, um was handelt es sich da nun. Und das ist natürlich sehr interessant, dass für das Finanzamt da die Wertigkeit von Kirchensteuern und normalen Einkommensteuern gleichgesetzt sind. Kein Finanzamt würde auf die Idee kommen, wenn ich sage, hier pass mal auf, in meinem Ruderclub, da ist ein Mitglied mit seinen Mitgliedsbeiträgen säumig, der muss dringend bezahlen, würde kein Finanzamt sagen, ja okay, mache ich mal eben für dich. Das ist natürlich schon sehr interessant. Aber das ist nicht die einzige Subvention, die der Staat an die Kirche dort weiterleistet. Das ist eine ganze Menge, was der Staat da noch reinsteckt. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, wie viel das ist, dann kommt man etwa auf 17,3 Milliarden Euro im Jahr, die der Staat nochmal in die Kirche reinpustet. Wenn man sich das überlegt, die Kirchensteuern an sich, diese 10 bis 11 Milliarden, das ist ja schon eine ganze Hausnummer. Und wenn man das nochmal dazu rechnet, dann kommt man noch auf wesentlich mehr. Und ich würde das jetzt gerne mal ein bisschen aufschlüsseln, dass man sich mal überlegen kann, wie kommt es eigentlich zu einer solchen Riesensumme? Also ganz interessant, und da ist man schon wieder beim Finanzamt, das ist sehr interessant, die Steuerverluste durch die steuerliche Absetzbarkeit der Kirchensteuer, das ist eine ganze Menge Geld. Also die Kirchensteuern kann ein Kirchenmitglied von den Einkommenssteuern absetzen. Also im Prinzip genauso wie der Weg zur Arbeit oder wie beispielsweise Fachliteratur für den Job oder eine Fortbildung. Das ist schon sehr interessant, dass das auf die gleiche Stufe gestellt wird. Wieder der Vergleich, meine Mitgliedsbeiträge für meinen Segelclub, die kann ich nicht absetzen. Und diese Verluste für den Staat, dadurch, dass man diese Kirchensteuern absetzen können, betragen etwa 3,4 Milliarden Euro im Jahr. Also auch nochmal eine ganze Menge. Und der nächste Punkt ist schon wieder, wir sind schon wieder beim Finanzamt, tut mir leid, die Steuerbefreiung der Kirche. Die Kirchen sind von der Pflicht, Steuern zu bezahlen, befreit. Und wenn man diesen Gegenwert einfach mal als Zahl darstellt, dann sind das nochmal 2,3 Milliarden Euro. Also das ist schon mal eine ganze Menge und es gibt noch wesentlich mehr. Wenn man sich das vorstellt, diese 17,3 Milliarden, die müssen ja auch irgendwie zusammenkommen. Ja, erinnerst du dich eigentlich noch an die Schule? Was war dein Lieblingsfach? In der Grundschule oder später? Ach, eigentlich egal. Dieses Fach gab es immer. Geschichte fand ich nicht schlecht, Deutsch fand ich ganz gut. Ja, Religion gab es ja auch. Für diejenigen, die nicht in der Kirche waren als Kind, die mussten dann an Werte- und Norm- oder Ethikunterricht teilnehmen. Aber schon sehr interessant, dass der Religionsunterricht durch alle Schulformen hinweg wirklich sehr verbreitet ist. Und man muss sich mal überlegen, warum ist das eigentlich so? Es gibt ja diesen katholischen und evangelischen Religionsunterricht und der wird in den Schulen angeboten und der wird ja nicht durchgeführt von einem Pastor oder einem Priester, sondern der wird ja durchgeführt von Lehrern und die Lehrer werden auch vom Staat bezahlt. Und wenn man sich das mal überlegt, was das kostet, dieser Religionsunterricht in doppelter Ausführung, dann sind das etwa 3,5 Milliarden Euro im Jahr, die das kostet. Man muss sich das mal überlegen. In vielen Schulen fällt Unterricht aus, weil nicht genügend Lehrer da sind. Viele Handwerksbetriebe bemängeln, dass Schüler, die einen Schulabschluss haben, nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können. Aber für den Religionsunterricht gibt der Staat jede Menge Geld aus. Also tatsächlich ganz interessant, dass da solche Prioritäten gesetzt werden. Ja, aber um sich das mal anzugucken, also ich wollte jetzt Werte und Normen nicht unbedingt als schlecht darstellen, sondern auch neben dem Informationsgehalt, der sonst in der Schule vermittelt wird, vielleicht auch nochmal als eigentlich ganz wünschenswert. Und darüber hinaus frage ich mich dann auch ganz einfach, wie weit der Staat da in die Kirche dann auch reinreicht. Offenbar ist es so verwoben, dass wir gar nicht mal, was ja heute gut und gerne Trend ist, die Kirche irgendwo anprangern, sondern vielleicht auch einfach den Staat in seiner Verfasstheit hier anprangern können und sagen können, das ist nicht in Ordnung, wie Gelder hier verteilt werden, aber den Werte- und Normenunterricht, wo du mich schon mal gefragt hast, möchte ich nicht unbedingt missen in der Schule. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Sache. Du sagtest, ne, wie weit der Staat in die Kirche reinreicht. Ich würde das andersrum beschreiben. Wie weit reicht eigentlich die Kirche in den Staat hinein? Ich finde auch, der Wert- und Normunterricht, der hat durchaus sehr interessante Themen. Ich höre daraus, dass du an dem teilgenommen hast. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Sache. Interessant ist nur, ja, du hast daran teilgenommen, super, dir hat das was gebracht. Aber die ganzen anderen Kinder, die in dem katholischen und evangelischen Religionsunterricht gesessen haben, die haben die wichtigen Dinge, die in dem Wert- und Normunterricht vermittelt worden sind, eben nicht oder in ganz anderer Form oder mit christlicher Prägung mitbekommen. Und insofern ist das, was du da gelernt hast mit dem Religionsunterricht und auch der Nützlichkeit und der Anwendbarkeit im Leben eines jungen Schülers überhaupt nicht zu vergleichen. Ja, das ist natürlich schön, das jetzt darzustellen und auch zu negieren, dass wir vielleicht den Religionsunterricht in seiner Form nicht mehr so brauchen, wie er aufgeführt wird. Ich erinnere mich aber immer aus persönlichem Kontext daran, wie die Bewegung oder einfach die Innovationskraft in der Schule natürlich nicht gegeben ist, weil es ja auch behördlich ist und wie die verschiedenen Merkmale sich auch nur langsam verschieben. Also ich weiß noch, wie wir EDV-Unterricht bekommen haben, wo eigentlich schon längst ein Großteil der Jugendlichen es selbst irgendwie in die Hand genommen hatte, sich das anzulernen und wir dann wieder ganz vorne angefangen haben mit Disketten und wir dann gelernt haben, aus wie vielen Zeichen ein Dateiname bestehen darf. Und ich glaube, dass das einfach im Religionsunterricht oder auch einfach mit dem Fach Religion nicht anders aussieht. Also man kann natürlich jetzt nicht erwarten, dass es von heute auf morgen abgeschafft wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eine Sache ist, die sich, auch wenn man jetzt Kultur hochhalten will, sich selbst dahingehend vielleicht verschieben wird, dass es weniger wird oder dass es gezielter eingesetzt wird und vielleicht auch ein bisschen offener auch gegenüber anderen Religionen gestaltet werden könnte, obwohl man natürlich immer wieder gerne auch einfach daran festhält, dass wir hier nun mal eine deutsche christliche Kultur auch haben. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, was mit der Mitgliedschaft passiert in der Kirche, dann ist ja schon relativ eindeutig, wohin das geht. Also ich glaube, dass es vielleicht alles ein bisschen funktionalistischer, ein bisschen zweckmäßiger auch wird. Aber das bleibt vielleicht auch einfach abzuwarten, was passiert. Ja, ich finde es an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, es ist ja von der Sache her gar nichts gegen Religionsunterricht einzuwenden. Allerdings wäre es, denke ich, schon wichtig, dass der Religionsunterricht von den Menschen bezahlt wird, die ihn auch wünschen. Das heißt in diesem Fall von möglicherweise den Eltern, die möchten, dass ihre Kinder eine christliche Erziehung oder einen christlichen Unterricht wahrnehmen und besuchen können. Und es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, dass die in ihrer Freizeit am Religions- oder Konfirmations- oder Kommunionsunterricht in der Kirche teilnehmen. Fraglich ist einfach nur, oder eigentlich ist das nicht fraglich, ziemlich klar ist eigentlich nur, dass das nicht in den Schulen und vor allen Dingen nicht finanziert durch die öffentliche Hand laufen muss. Ja, aber eine gewisse Freiwilligkeit zeichnet sich ja auf jeden Fall ab gegenüber der Kirche und auch dem Beitritt vielleicht. Also in meiner Generation damals waren es noch die Eltern, die Schüler eben in die Kirche reingesteckt haben. Und es ging ja dann auch um kulturelle Muster, wie eben die Vergabe von diesem Konfirmationsgeld, was ja eben viele gerne haben wollten. Ich bin auch auf dem Land groß geworden, da war es dann eben auch so, dass eigentlich nahezu jeder in der Kirche war. Das wird jetzt sicherlich anders aussehen, ist ganz klar, ich glaube offensichtlich. Aber es sieht immer aus, also die Kritiker gegenüber der Kirche, die stellen das immer so ein bisschen dar, also jetzt mit Verlaub vielleicht, als wäre es irgendwie ein aufgesetztes Programm, ein aufgesetzter kultureller Zwang. Kann man das so sagen oder ist die Freiwilligkeit da mittlerweile so stark ausgeprägt, dass wir komplett selbst entscheiden können, wohin die Gelder gehen? Oder geht es einfach nur darum, diese Gelder, die eben nun mal für etwas ausgegeben werden, wo keine Handlungsmacht ist, dass die eben so verteilt werden, wie es eben Praktik ist? Ja, die inhaltliche Ausgestaltung des Religionsunterrichts obliegt den Kirchen, also der katholischen und der evangelischen Kirche. Die Finanzierung hingegen wird vom Staat übernommen. Das ist natürlich insofern eine Besonderheit, als dass der Staat hier nur als Kostenträger, nicht jedoch als Gestalter auftritt. Sehr gut deutlich wird das Beispiel auch nochmal an den Universitäten. Die Ausbildung der kirchlichen Theologen erfolgt in Deutschland an Universitäten. Das bedeutet, dass die katholischen Priester und die evangelischen Pfarrer ein Hochschulstudium absolvieren, um ihren Beruf zu erlernen. Und die Ausbildung der Theologen kostet den Staat etwa 0,65 Milliarden Euro im Jahr. Insofern ist das durchaus interessant, dass auch hier wiederum nicht die inhaltliche Ausgestaltung beim Staat liegt, sondern nur die Finanzierung und inhaltliche Ausgestaltung alleinige Sache der Kirche ist. Sehr interessant ist auch, dass der Staat direkte Gehaltszuschüsse an die Kirchen bezahlt. So werden beispielsweise die Gehälter von den Bischöfen direkt vom Staat bezahlt. Das ist eine ganze Menge. Das sind nämlich insgesamt etwa 0,8 Milliarden Euro im Jahr. Ja, und wenn man jetzt mal ein bisschen in der Zeit zurückgeht, in so etwa um die 200 Jahre, dann kommt man in vielen Gemeindearchiven stößt man auf alte Akten, auf alte Verträge, bei denen die Kommunen oder die Gemeinden dazu verpflichtet worden sind, Abgaben an die Kirche zu leisten. Teilweise solche Sachen wie jeden Frühling bitte 20 Sack Kartoffeln. Das ist natürlich ja ein schönes historisches Dokument. Allerdings beruft sich die Kirche auf solche Dinge heute immer noch. Und so müssen etwa 15.000 Kommunen in Deutschland insgesamt etwa 4 Milliarden Euro im Jahr an die Kirche zahlen. Das sind Überbleibsel aus der Zeit, in der die Kirche etwas von ihrer Macht abgeben musste. Und dafür erhält sie diese Ausgleichszahlungen. Inwieweit das eigentlich rechtlich noch, ja, so ganz sicher ist, ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall ist das nochmal ein sehr, sehr großer Posten, der zu dieser Gesamtsumme von etwa 17,3 Milliarden, die durch den Staat als Subventionen an die Kirche gezahlt werden, beiträgt. Ja, also offenbar ist ja die Kirche nicht mehr der gleiche Entscheider wie früher, wo dann vielleicht entschieden wurde, wer auf den Scheiterhaufen muss und wer nicht. Aber wir sehen hier eher so vielleicht ein Dreigestirn zwischen der ja, schützenswerten Kultur, zwischen dem Bürger und natürlich der Kirche und dem Staat. Also diese Verwobenheit, die ist ja schon relativ deutlich. Und die Ansprüche, wer hier was möchte, sind ja auch relativ deutlich. Aber über mal alle Kosten hinaus, die ja nun auch sehr hoch sind und weit in die Milliarden reinreichen alljährlich, was ist denn überhaupt verbesserungswürdig an diesem System? Nun ja, verbesserungswürdig wäre beispielsweise, dass die Kosten für das System Religion, die Kosten für das System wir schützen ein erhaltenswertes Kulturgut, möglicherweise von den Leuten bezahlt werden könnte, von denen es auch genutzt wird, beziehungsweise die Mitglied dort sind oder die es unterstützen. Also ein Nutzer finanziertes Kostendeckungskonzept. Das ist ja eine Sache, die durchaus auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft Anwendung findet. Beispielsweise beim Einkauf bezahlt jeder seinen Einkauf selbst oder beim Besuch eines Musikkonzerts muss auch jeder sein Ticket selber bezahlen. Anders ist es auch nicht, wenn man mit der Bahn fährt. Auch da muss jeder sein Ticket selber bezahlen. Wie will ich denn das in der Alltagspraxis trennen? Also es gibt ja durchaus Leute, die vielleicht alle paar Jahre mal in die Kirche gehen und sich mal so ein schönes Bauwerk von innen angucken oder die vielleicht sich auch einfach in Rom mal Urlaub machen und umschauen. Will man denen das verbieten? Soll man da so eine Art zusätzliche kirchliche Kurtaxe oder irgendwas erheben? Also irgendwo verfließt ja auch Kultur, Kirche und das, was die Menschheit oder was in Deutschland eben geschaffen wurde, so ein bisschen. Also vielleicht ist es ja so untrennscharf, dass wir da wirklich nicht mehr so genau sehen können, wie man da überhaupt, ja, wie man überhaupt trennen möchte und wie man überhaupt hier auch Verantwortung zuschreiben möchte, welche Kosten wo erhoben werden möchten. Oder gibt es eine einfache Lösung, wo man wirklich direkt nachbessern kann? Da gibt es sehr einfache Lösungen. Da reicht ein Blick ins Ausland, auch in Ländern, in denen Staat und Kirche klar getrennt ist, wie beispielsweise in Frankreich, gibt es wunderschöne Kirchen mit wahnsinnig eindrucksvoller Architektur aus früheren Zeiten und auch die stehen und auch die können von Besuchern ohne weiteres besichtigt werden. An manchen Kirchen wird dann vielleicht ein geringes Eintrittsgeld verlangt, um dieses Gebäude anzugucken oder manche Kirchen erfragen vielleicht ein geringes Entgelt, um den Turm zu besichtigen. Das ist ja, denke ich, nichts anderes, wenn man irgendwo hingeht und vielleicht ein altes Schloss oder eine Burg besichtigen möchte. Dann muss man dort meistens auch Eintritt bezahlen. Diese 2-3 Euro sind insofern natürlich ärgerlich, wenn man sie an der Kirchentür bezahlen muss. Auf der anderen Seite wäre damit eben ein ganz klares, ja, nutzerfinanziertes Konzept ermöglicht. Und die Menschen, die sich dann dazu entscheiden, Mensch, ich möchte die Kirche angucken, die müssen dafür einen kleinen Betrag bezahlen, müssen allerdings keine Steuern. Müssten allerdings keine Kirchensteuer mehr bezahlen, beziehungsweise könnten darauf verzichten, dass aus allgemeinen Steuern der Staat irgendwelche Zuschüsse an die Kirche bezahlt. Dieser aufkommende Dienstleistungscharakter der Kirche, das würde ja dieser Gewinnorientierung auch nicht widersprechen und dieser Erhebung von lokalen Geldern oder eben gezielter Aufnahme hier von Kosten, die abgeführt werden für die Nutzung. Um nochmal auf den sozialen Bereich zu kommen, wie steht denn das in Verbindung zu Staat und zum Bürger hin, von der Kirche aus gesehen? Ja, wichtiger Punkt. Also auch hier ist es so, dass, ich nehme mal das Beispiel kirchliches Krankenhaus, auch dort die Finanzierung nicht der Kirche obliegt. Die Finanzierung eines Krankenhauses erfolgt ja im Normalfall durch die Abrechnung über die Krankenkasse. Also wenn ich mir das Bein breche und ins Krankenhaus komme, dann rechnet das Krankenhaus die ganze Sache mit meiner Krankenkasse ab und bekommt insofern seine Leistung vergütet. Insofern ist das Krankenhaus hier überhaupt nicht auf Gelder von der Kirche angewiesen. Im Gegenteil, es gibt ja durchaus Krankenhäuser, die durchaus profitabel laufen und die durch ihre Dienstleistungen durchaus gewinnbringend sein könnten. Wenn natürlich die Kirche hier als Arbeitgeber agiert, hat sie in Deutschland aufgrund ihrer Sonderstellung die Möglichkeit, dort dem Personal, ja, ganz merkwürdige Vorschriften zu machen, wie beispielsweise vorzuschreiben, wer da wen heiraten darf, wer da auch in seiner Freizeit mit wem was für private oder sexuelle Beziehungen führt. Oder sie kann beispielsweise als einziger Arbeitgeber in der Bundesrepublik ihren Angestellten verbieten, das Streikrecht auszuüben. Insofern ist das ganz interessant. Die Kirche an sich wird immer häufig als eine soziale Einrichtung dargestellt durch ihre ganzen Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Behindertenwerkstätten und so weiter und so fort. Dort agiert sie jedoch auch rein als Wirtschaftsunternehmen. Die Finanzierung dieser ganzen Einrichtungen, die obliegt auch da der öffentlichen Hand, beziehungsweise, wenn ich an das Krankenhaus denke, mir als Nutzer, denn ich bezahle ja letztendlich meine dort ja von der Kirche oder von dem Krankenhaus erbrachte Leistung über meine Krankenkasse. Und meine Krankenkasse, die bezahle ich ja selber durch mein Gehalt beziehungsweise durch Sozialabgaben oder bei einer privaten Krankenversicherung durch meine privaten Beiträge. Das wirft natürlich jetzt nochmal anderes Licht auf diese, ich nenne es jetzt einfach mal klassisch, Minnetätigkeit. Allerdings möchte ich diese tradierten Verhaltensmuster der Kirche, dass sie eben ihre Werte nicht mal eben von heute auf morgen ändern, auch nicht unbedingt der Kirche selbst vorwerfen, bestenfalls der Organisation. Wie sie eben gewachsen ist, dass sich das nach und nach ändert, ist klar. Da brauchst du wahrscheinlich auch gerade diesen Widerspruch. Für mich ist auch einfach interessant, mal der Gedanke, wenn wir weiter in Richtung Dienstleistung gehen und wenn wir vielleicht auch noch weiter gehen in die Verwobenheit von Staat und Kirche und auch einfach diesen Charakter, dass man sich raussuchen kann systemisch, was man möchte aus dem System Kirche. Wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Also ich gehe ganz stark davon aus, dass diese Kirche als Universal-Glaubensgemeinschaft mit monatlichem Flatrate-Beitrag in Form der Kirchensteuern so nicht mehr lange weiter existieren kann. Denn man sieht es an den Mitgliederaustritten. Immer mehr Menschen in Deutschland gehören keiner Glaubensgemeinschaft mehr an. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst dafür, den Glauben abzulegen, auszutreten. Mehr und mehr Menschen lassen ihre Kinder bewusst nicht mehr taufen. Und insofern wird sich die Kirche künftig nicht mehr ganz einfach auf den Mitgliedsbeiträgen oder den Kirchensteuern ihrer Mitglieder ausruhen können. Weiterhin wird es auch so sein, dass es sicherlich nicht mehr möglich sein wird, in jedem Ort, in jedem Dorf eine Kirche mit einem Pastor bereitzuhalten. Da wird es auch so sein, dass hier die Gemeindemitglieder gezielt überlegen müssen, was wollen wir haben, was wollen wir bezahlen, was können wir bezahlen. Und ich denke, auch wenn der Staat, der für die Kirche da gerade noch ein sehr komfortabler Finanzierungspartner ist, früher oder später wird es ganz klar in die Richtung gehen, dass sich die Kirche alleine aufgrund der schwindenden Mitgliederzahl, aber auch aufgrund der schwindenden Zustimmung in der Öffentlichkeit ein nutzerfinanziertes oder nutzerorientiertes Finanzierungskonzept ausdenken muss. Letztendlich wie jede andere Weltanschauungsgemeinschaft auch. Ja, und doch sprechen wir hier von einer wirklich großen Organisation. Also da ist jetzt für mich die Frage, wie soll das aussehen? Also geht die Kirche jetzt im Staat auf und verschwindet dann irgendwann von der Bildfläche oder wird sie vielleicht auf einzelne heterogene Organisationsstandpunkte herunternivelliert? Wie kann man sich das vorstellen? Nun ja, wir haben ja gerade ein sehr schönes Beispiel einer weiteren sehr großen Glaubensgemeinschaft in Deutschland, also in dem Fall der Islam. Der Islam ist ja durchaus eine Religion, die sehr viele Anhänger in Deutschland hat. Und da ist ganz klar zu erkennen, es gibt viele islamische Gemeinden, es gibt viele Moscheen, die sind alle für sich autonom. Es gibt zwar den Zentralrat der Muslime in Deutschland, der hier so in etwa die Funktion eines Dachverbandes hat, jedoch nicht richtungsweisend ist und auch nicht seinen seinen Gliedgemeinden vorschreiben kann, was diese zu tun haben, sondern die Moscheen oder das, was in den Moscheen passiert, das basiert letztendlich auf dem Willen der Gemeindemitglieder und ist abhängig davon, was diese wünschen, was diese bezahlen wollen. Und das ist, denke ich, ein Konzept, wie es zum einen sehr gut funktioniert und zum anderen auch sehr gut auf alle anderen Glaubensgemeinschaften übertragen werden kann. Wir sehen auch in jüdischen Gemeinden in Deutschland, die glücklicherweise ja in den letzten Jahren wieder mehr Mitglieder bekommen haben, dass auch die dieses Finanzierungskonzept fahren. Das heißt, die Gemeindemitglieder selber entscheiden, wie viel wollen wir hier bezahlen, was bekommen wir dafür, was wollen wir dafür bekommen, und das läuft sehr gut. Okay, also ich würde sagen, damit gehen wir vielleicht auch erstmal raus und sprechen uns in 10 Jahren hier nochmal, falls es das Internet dann noch gibt, und gucken, was wirklich passiert ist. Das tun wir. Ich bin mir sicher, dass es das Internet dann noch gibt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es die Kirchen und ihre Einflussnahme in 10 Jahren in dieser Form noch gibt. Ich hoffe doch sehr, dass die Trennung von Staat und Kirche sich in den nächsten 10 Jahren vielleicht etwas mehr vollziehen wird. Okay, dann schauen wir mal. Dankeschön. Alles klar, vielen Dank.